Deutschlandfunk. Hintergrund. Überall ist Sparen angesagt. Nur nicht bei den 6 parteinahen Stiftungen in Deutschland. Knapp 468 Millionen Euro erhielten sie im vergangenen Jahr aus dem Bundeshaushalt. Die Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Friedrich Naumann, Hans Seidel, Heinrich Böll und Rosa-Luxemburg-Stiftung. Allein in den letzten 10 Jahren stieg das Budget der politischen Stiftungen um 50%. Ist die Summe angemessen? Oder ist etwas dran am Vorwurf, die im Bundestag vertretenen Parteien würden sich über den Umweg ihrer parteinahen Stiftungen Steuergelder zuschustern? Martin Morlock ist Direktor des Instituts für deutsches und internationales Parteienrecht und Parteienforschung. Er erklärt, welchen Auftrag die politischen Stiftungen haben. Zum Ersten betreiben sie politische Bildung im Inland. Das bedeutet insbesondere, dass sie Parteimitglieder schulen, dass sie Ratsmitglieder ins kommunale Haushaltsrecht einführen, sozusagen das notwendige Handwerk der Demokratie den Leuten beibringen. Diese Mittel kommen pauschal aus dem Innenministerium. Dann gibt es Stipendien. Alle Parteistiftungen haben eigene Studienförderungswerke. Dafür bekommen sie auch das Mittel vom Bundesbildungsministerium. Und schließlich betreiben sie Auslandsarbeit. Das ist ein wichtiger Teil, auch ein erfolgreicher Teil der Außenpolitik, wenn man die Vergangenheit ansieht. Das sind Mittel vom Auswärtigen Amt. Hinzu kommen Projekte in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, die jeweils den größten Anteil des Budgets ausmachen. Sie werden finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dass die Budgets der politischen Stiftungen in den letzten 10 Jahren um 50% gestiegen sind, kritisiert Martin Morlock nicht generell. Bei der Auslandsarbeit müsse man auf aktuelle politische Entwicklungen reagieren, sagt er. Auch die Studienförderung sei unverdächtig. Doch was vom Jahr 2013 auf 2014 drastisch erhöht wurde, sind die Mittel für die Inlandsarbeit. Dafür erhalten die Stiftungen sogenannte Globalzuschüsse aus dem Innenministerium. Wie der Name schon sagt, sind diese nicht an Projekte gebunden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte den Stiftungen im vergangenen Jahr insgesamt knapp 116 Millionen Euro Globalzuschüsse. Das sind rund 16 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Martin Morlock. Man hat ja den Verdacht, dass dann, wenn jemand in die eigene Tasche wirtschaften kann, dass man dann besonders großzügig ist. Und wenn die Politiker über Parteistiftungen entscheiden, liegt dieser Verdacht natürlich auch nahe. Das ist immer so ein Totschlagargument mit dem Selbstbedienungsladen. Ich glaube, man muss an der Stelle ja auch deutlich machen, hier wurden nicht die Finanzierung der politischen Parteien erhöht, sondern es wurden die Mittel für politische Bildung in der Inlandsarbeit erhöht. Kontert der Leiter der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Reinhard Weil. Die beiden Großen, Konrad Adenauer und Friedrich-Ebert-Stiftung, erhielten 2014 jeweils etwa 5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. 5 Millionen gehen zurück auf eine Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Die Begründung lautete, dass politische Bildung insgesamt in Deutschland gestärkt werden müsse, angesichts des wachsenden Phänomens von Politikverdrossenheit, deutlich zurückgehender Wahlbeteiligung. Wir haben die Phänomene von religiös motivierten Terrorismus, vom politischen Extremismus. In der internationalen Förderklasse am Kölner Nikolaus-August-Otto-Berufskolleg haben die Schüler heute Tische und Stühle beiseite geschoben. Die Klasse hat keinen regulären Unterricht, sondern Projekttag. An dieser Station geht es um Diskriminierung. Die Klasse wird ausschließlich von Flüchtlingen besucht, die noch nicht lange in Deutschland sind und die das ganze System ja auch erstmal kennenlernen müssen, um sich hier zurechtzufinden in Deutschland. Erklärt die Sozialarbeiterin des Berufskollegs, Elli Schröder. Sie hat schon öfter Workshops bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für ihre Schüler gebucht. Da ist das natürlich ein wunderbares Angebot, weil sie da auch mit der politischen Bildung natürlich konfrontiert werden, aber auch zu Themen, die in ihre Lebenswelt passen. Ob das jetzt die Gewaltprävention ist oder die Berufsorientierung oder eben jetzt dieses Projekt Svaneba, ne, sind wir nicht alle ein bisschen anders, was wunderbar da reinpasst, weil diese Schüler aus Kriegsgebieten kommen, aus autoritären Systemen kommen und mit Demokratie eigentlich das erste Mal konfrontiert sind. Die Trainer sind nicht viel älter als die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele der Inhalte vermitteln sie durch Rollenspiele. Wie nennt man das, wenn Menschen nicht die gleichen Rechte und nicht die gleichen Chancen haben wie andere? Wie nennt man das? Da gibt es ein Fachwort für. Das suche ich. Habt ihr eine Idee? Diskriminierung. Ganz genau. Wiederholst du es nochmal für alle, dass wir es hören? Diskriminierung. Das Forum Jugend und Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung bietet sein Jugendbildungsangebot offen an. Vom Rap-Workshop über ein Planspiel zur Finanzkrise bis hin zur einwöchigen Berlinfahrt Demokratiebilanz. Wird dich die Polizei fair behandeln, wenn du sie um Hilfe fragst? Fair behandeln heißt, dass du die gleichen Rechte hast wie alle anderen, dass du denkst, die sind gerecht zu dir. Nächste Frage. Kannst du deine Partnerin oder deinen Partner ohne Angst auf der Straße küssen? Alle Schüler haben sich im Klassenzimmer nebeneinander in einer Reihe aufgestellt. Jeder hat eine Rollenkarte bekommen. Da ist der gehbehinderte Rentner, die alleinerziehende Mutter, die erfolgreiche Bankerin, der Polizist mit 2 Kindern. Wer die Frage, die die Trainerin stellt, mit Ja beantworten kann, geht einen Schritt vor. Kannst du offen deine Religion ohne Probleme ausüben? Kannst du ohne Probleme in jede Disco gehen? Politische Bildung ist eine wichtige Aufgabe. Das sehen auch der Bund der Steuerzahler und die Antikorruptionsorganisation Transparency International so. Dennoch bewerten sie die drastische Anhebung der Globalzuschüsse aus dem Innenministerium für die politischen Stiftungen sehr kritisch. Michael Koos von Transparency International. Ich kann mich darüber ereifern, dass Transparenz fehlt und dass der Eindruck doch sehr nahe liegt, dass diese fehlende Transparenz dazu genutzt wird, an der Stelle die Mittel Jahr für Jahr extrem aufzustocken. Ja, ein Beispiel in 2013 sind die Globalzuschüsse und das ist wirklich der Bereich, wo die Musik spielt, weil die relativ zur freien Verwendung für die einzelnen Stiftungen vergeben werden. Die sind um mehr als 12% aufgestockt worden. Das würde ich sagen, ist ein Schluck aus der Pulle. Das sind jetzt 100 Millionen Euro, die sich auf den im Bundestag vertretenen Parteien nahestehenden Stiftungen aufsplitten. Reinhard Weil von der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht das Problem der Intransparenz überhaupt nicht gegeben. Aber da bitte ich Sie, wenn jeder seine Finanzierung so offenlegen würde wie die politischen Stiftungen, dann hätten wir ein wesentlich höheres Maß an Transparenz in den Finanzierungsstrukturen von deutschen Institutionen, von der Wirtschaft ganz zu schweigen. Wir unterliegen einer Rechenschaftspflicht gegenüber unserem Zuwendungsgeber. Wir unterliegen einer Prüfungspflicht gegenüber dem Bundesrechnungshof, gegenüber den Landesrechnungshöfen. Wir unterliegen einem Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die unseren Jahresabschluss prüft und testiert. Das stimmt. Doch Transparency International fordert, dass der Steuerzahler nachvollziehen können muss, was mit seinem Geld geschieht. Denn er ist es schließlich, der den Stiftungen mit seinem Geld ermöglicht, ihre Arbeit zu tun. Michael Koos kritisiert, dass, wenn sie überhaupt rechenschaftspflichtig sind, das eben nur den jeweiligen Projektträgern, und das sind in aller Regel die Ministerien, gegenüber sind, aber eben nicht der Öffentlichkeit. Also dass man, außer man wirklich gräbt sehr lange nach und hat ein Faible dafür, Bundestagsdrucksachen, Haushaltsgesetze durchzuwühlen, darüber nichts weiß. Die parteinahen Stiftungen veröffentlichen zwar Jahresberichte, doch darin finden sich dann Erläuterungen wie 69 Millionen Euro wurden für die Förderung gesellschafts- und strukturpolitischer Maßnahmen zugewendet. Fragt man aber nach, wofür diese Gelder konkret ausgegeben wurden, so ziehen sie sich zurück auf ihre Rechtsform eines Vereins. Als solcher hätten sie ihre Veröffentlichungspflicht schon erfüllt. Michael Koos von Transparency International reicht das nicht. Es fehlt bislang vollkommen sowohl an einheitlichen Maßstäben der Rechenschaftslegung als auch an einer, ich würde es mal nennen, integrierten Berichterstattung, ja, die eben nicht nur diese genuinen Aufgaben von politischen Parteien berücksichtigt, sondern eben auch deren Umfeldorganisationen, wie eben zum Beispiel Fraktionen oder auch die Stiftungen. Ja, ich würde das einen Politikfinanzierungsbericht nennen. Das müsste es geben, dann erst könnte man sich überhaupt ein Bild über das machen, was man nicht weiß. Die politischen Stiftungen sind zur organisatorischen und wirtschaftlichen Distanz und Unabhängigkeit von ihrer jeweiligen Partei verpflichtet. 1983 hatten die Grünen noch gegen die staatliche Finanzierung der damals 4 politischen Stiftungen geklagt, wegen verdeckter Parteienfinanzierung. Das Bundesverfassungsgericht wies ihre Klage 1986 zurück. Die Grünen gründeten daraufhin ihre eigene politische Stiftung auf Bundesebene, die Heinrich-Böll-Stiftung. Seither spielen sie mit im Konzert der politischen Stiftungen. Das Bundesverfassungsgericht formulierte in der Folge des Urteils Prinzipien, die verdeckte Parteienfinanzierung verhindern sollen. Reinhard Weil, Leiter der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir halten uns an diese Prinzipien. Diese Prinzipien bedeuten zum einen, dass die Stiftung sich organisatorisch selbstständig und eigenständig zu verhalten hat gegenüber der ihr nahestehenden Partei. Das heißt, die Leitungsgremien der Stiftung dürfen nicht besetzt werden mit Personen, die zugleich Leitungsfunktion in der nahestehenden Partei, in unserem Fall also in der SPD, innehaben. Wir haben in Wahlkampfzeiten eine Distanz zu wahren. Das heißt, wir dürfen mit unseren Programmen nicht in den Wettbewerb der Parteien in dem Wahlkampf eingreifen. Drittens dürfen wir keine direkten Dienstleistungen zugunsten der uns nahestehenden Partei, wie zum Beispiel durch Personalgestellung oder materielle Hilfestellungen, leisten. Und viertens müssen wir unsere Veranstaltungen sowohl organisatorisch wie auch inhaltlich offen gestalten. In der Vergangenheit ist es jedoch immer wieder zu Verstößen gegen das Distanzgebot gekommen. Beispielsweise wurden Reisen von Bundestagsabgeordneten durch parteinahe Stiftungen bezahlt. Und 2014 hatte die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung die Rückkehr der FDP in den Bundestag zum obersten Stiftungsziel erklärt. Verständlich, denn zieht die FDP nach einer Karenzzeit von einer Legislaturperiode nicht wieder in den Bundestag ein, wird die Stiftung abgewickelt. Michael Koos vom Transparency International hält die Trennung von Parteien und parteinahen Stiftungen sowieso für unrealistisch. Eigentlich ist es wirklich bizarr, dass man diesen juristischen oder diesen formalen Eindruck versucht aufrechtzuerhalten, als könne man diese Sphären von Stiftungen und Parteien trennen. Deswegen Parteienfinanzierung ja, verdeckt eigentlich nicht. Der Parteienrechtler Martin Morlock sieht das ähnlich. Also wir haben formal eine strikte Trennung zwischen Parteien und parteinahen Stiftungen. Und das Bundesverfassungsgericht hat vor Jahrzehnten gesagt, zwischen den beiden muss eine Mauer sein. Das ist die Lebenslüge der Parteistiftungen. Solange in aller Regel, ja, man kann es eigentlich so zuspitzen, abgehalfterte Parteivorsitzende dann Stiftungsvorsitzende werden, liegt der Eindruck nahe, dass dann nicht zuletzt auch Versorgungsposten mitfinanziert werden, dass genauso junge, aussichtsreiche Parteimitglieder, die sich auf der sogenannten Ochsentour befinden, ja, den parteiinternen Aufstieg gerade absolvieren, dass denen damit Anreize gegeben werden, nochmal Auslandserfahrungen zu sammeln, solche Dinge. Derzeitiger Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung ist der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Hans-Gerd Pöttering. Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung ist Kurt Beck, bis 2008 Bundesvorsitzender der SPD und bis 2012 Landesvorsitzender der SPD Rheinland-Pfalz. In den Leitungsgremien der Stiftungen sitzt auch die ein oder andere Person mit Leitungsfunktion in der Partei, beispielsweise Hannelore Kraft. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD ist auch stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung. Oder Angela Merkel, Vorsitzende der CDU. Sie ist auch Mitglied im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das kann man eigentlich gar nicht klar trennen. Und deswegen ja die Forderung von Transparency zu sagen, man lasst uns doch auch gar nicht erst so tun, sondern diesen Politikfinanzierungsbericht schaffen, wo man genau sehen kann, was in welchen Bereichen für Gelder verwendet werden. Genau das haben auch schon mehrere Bundespräsidentenkommissionen gefordert. Einen Politikfinanzierungsbericht, in dem auch die politischen Stiftungen aufgeführt sind. Dazu ist es aber nicht gekommen. Martin Morlock. Ich halte die Parteistiftungen grundsätzlich für eine nützliche Einrichtung, aber das heißt nicht, dass alle Erscheinungsformen und jeder Umfang jetzt ohne Kritik sei. Also Kritik ist ja durchaus angebracht, aber man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das Kind mit dem Bade ausschütten. Das will auch Claudius Moseler, Generalsekretär der Ökologisch-Demokratischen Partei, nicht. Doch wie die Grünen in den 80er Jahren hat die ÖDP im Jahr 2012 beim Bundesverfassungsgericht Klage wegen verdeckter Parteienfinanzierung erhoben. Sie sieht nicht ein, dass nur die im Bundestag vertretenen Parteien Staatsmittel für ihre Fraktionen, Abgeordnetenmitarbeiter und parteinahen Stiftungen erhalten sollen. Die ÖDP existiert seit 1982 und hat bei der letzten Bundestagswahl 0,3% der Stimmen bekommen. Diese müssten auch finanziell berücksichtigt werden, fordert Claudius Moseler. Es geht uns um Chancengleichheit. Durch die zusätzliche Finanzierung der Abgeordnetenmitarbeiter der Fraktionen und der parteinahen Stiftungen neben der klassischen Parteienfinanzierung, in Klammern immer als Wahlkampfkostenerstattung verstanden, haben wir hier eine Benachteiligung kleiner Parteien. Die sind hier an der Beteiligung von Zuschüssen und Kosten ausgeschlossen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird für das erste Halbjahr 2015 erwartet. Reinhard Weil von der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht ihm gelassen entgegen. Wenn es Vorwürfe gibt von verdeckter Parteienfinanzierung, dann muss man die benennen und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich kann die für unseren Arbeitsbereich nicht erkennen. Bislang gibt es Stiftungsgelder, wenn eine Partei zweimal in den Landtag oder in den Bundestag gekommen ist. Das ist eben nur eine eingespielte Praxis, die nicht im Gesetz steht. Das ist eine relativ hohe Hürde. Und da könnte man durchaus dran denken, dass man das absenkt. Wie es bei der staatlichen Parteienfinanzierung auch der Fall ist. Das könnte ein Bewertungsmaßstab sein, so Claudius Moseler von der ÖDP. Wir sind der Auffassung, und das würde auch, ich sag mal, die Wertigkeit der Parteien in der Gesellschaft erhöhen, wenn durch eine öffentliche Debatte das jetzt endlich mal alles definiert wird und in ein gerechtes System gepackt wird. Zustimmung erhält er auch von dem Parteienrechtler Martin Morlock, der in der jetzigen Praxis einen Wettbewerbsnachteil für kleinere Parteien sieht. Die Parteistiftungen kommen auch ihren Bezugsparteien zugute. Und Parteien stehen im Wettbewerb miteinander. Und Mittel für Parteistiftungen sind theoretisch und praktisch geeignet, den Wettbewerb zwischen den Parteien zu beeinflussen. Insbesondere kleine Parteien, die keine Stiftungen haben, beklagen sich nicht ohne Grund, dass ihnen dieser Vorteil fehlt. Um diese Chancengleichheit sicherzustellen, müssten kleine Parteien schon unter geringeren Voraussetzungen berechtigt sein, staatliche Mittel zu erhalten, fordert er. Und deswegen braucht man nach meiner Einschätzung ein Gesetz für die Parteistiftungen, das festlegt, wer unter welchen Voraussetzungen Geld bekommt und dass man vielleicht auch Parameter aufstellt, wie viel Geld das sein soll. Die Wettbewerbsbedingungen gehören klar gesetzlich fixiert und sollten nicht von den akut mächtigen Parteien definiert werden können. Das, so glaubt Michael Koos von Transparency International, sei auch für die Akzeptanz der Stiftungen und ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit durchaus sinnvoll. Spekulationen sind in aller Regel nicht wünschenswert. Deswegen wundere ich mich auch manchmal, warum man nicht von sich aus ein bisschen mehr Klarheit in die Dinge bringt, um sozusagen den eigenen Ansehensverlust abzuwenden. Ein Stiftungsgesetz könnte die Einnahmenseite der politischen Stiftungen einheitlich regeln, einen Politikfinanzierungsbericht Transparenz auf der Ausgabenseite schaffen. Doch dazu kommt es nicht, weil sowohl Regierung als auch Opposition kein Interesse daran haben. Alle profitieren vom System so, wie es jetzt ist. Anstattdessen legten 5 Stiftungen eine gemeinsame Erklärung vor, in der sie vorschlugen, bei einer Erhöhung des Gesamtansatzes der Globalzuschüsse die Zuwachsrate des Gesamthaushaltes grundsätzlich nicht zu überschreiten. Immerhin, in diesem Jahr sind sie damit im grünen Bereich. Es stehen im Haushaltsplan nur 2.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.